CSU-Landesgruppenchef Peter Ramsauer gab sich nach der Marathonsitzung der Koalitionsspitzen zu nachtschlafender Zeit reichlich ernüchtert. Das Ende der Großen Koalition wirft seine Schatten voraus. Wir haben uns wirklich nur auf das Allernötigste geeinigt. Mit dem Allernötigsten meinte Ramsauer vor allem die Teileinigung bei den Managergehältern. Die Koalitionäre verständigten sich demnach darauf, dass die Spitzenverdiener in der Wirtschaft ihre Aktienoptionen künftig frühestens nach 4 statt wie bisher nach 2 Jahren einlösen können. Zudem soll der gesamte Aufsichtsrat und nicht nur ein kleiner Ausschuss über die Gehaltshöhe der Top-Leute entscheiden. Die Aufsichtsräte sollen verpflichtet werden, bei schlechter wirtschaftlicher Lage eines Unternehmens die Bezüge der Vorstände zu kürzen. Eine Obergrenze für Managergehälter bzw. eine Beschränkung der steuerlichen Absetzbarkeit dieser Spitzeneinkommen wird es aber nicht geben. Das konnte die SPD nicht durchsetzen. Allerdings wird sich nun eine Arbeitsgruppe mit den weiter strittigen Aspekten der Managervergütung beschäftigen. Für Bundesfinanzminister Peer Steinbrück ist das durchaus ein Erfolg. Im Deutschlandfunk sagte der SPD-Vize: Erfreulich ist es, dass wir uns nicht nur mit Blick auf die Managergehälter haben einigen können, im Übrigen auch nochmal gucken, ob wir weitere Gemeinsamkeiten finden. Es gibt bemerkenswerte Vorschläge von CDU, CSU, vielleicht zusätzlich auch mit einzubeziehen, dass Boni erst beim Ausscheiden aus dem Unternehmen gezahlt werden oder auch eine Verlustbeteiligung von Boni stattfindet. Das werden wir vielleicht in diesen Gesetzentwurf noch einarbeiten. Als positiv bewertete Steinbrück ferner, dass die Koalition sich im Grundsatz geeinigt habe bei der Verbesserung der Bankenaufsicht. Auch sei man vorangekommen beim Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung. Immerhin empfinde ich es durchaus als Fortschritt, dass wir mit Blick auf die Finanzmärkte doch einen sehr breiten Konsens haben erzielen können. Definitiv keine Fortschritte gab es hingegen im Koalitionsstreit über Mindestlöhne für Zeitarbeiter sowie bei der Neuregelung der Jobcenter. Auch blieb eine Übereinkunft aus in der Frage, ob Langzeitarbeitslose die Abwrackprämie für Autos bekommen können, ohne dass dieser Bonus auf die Hartz-IV-Leistung angerechnet wird, wie das nach geltendem Recht der Fall ist. Trotz des insgesamt recht dünnen Ergebnisses wies SPD-Fraktionschef Peter Struck die Darstellung zurück, die Große Koalition sei mit ihrem Latein am Ende. Man weiß nie, was in diesen Zeiten noch an Entscheidungsbedarf auf eine Regierung und eine Koalition zukommt. Insofern ist Unsinn, davon zu reden, dass die Koalition jetzt langsam zu Ende geht. Einen Hinweis dafür, dass Strucks Behauptung durchaus zutrifft, lieferte der Koalitionsausschuss selbst. Denn bei ihrem rund 6-stündigen Treffen befassten sich die Spitzen der Koalition nolens volens auch mit der Krise bei Opel. Dabei wurde deutlich, dass die Politik nun den Druck auf den angeschlagenen Automobilkonzern erhöht, jetzt sehr schnell ein tragfähiges Sanierungskonzept vorzulegen. Wir waren uns alle einig, dass das, was Opel vorgelegt hat, noch nicht ausreicht, um eine abschließende Beurteilung vornehmen zu können. Da sind noch sehr viele Fragen offen. Und wir haben nun vereinbart, dass das Gespräch mit der Führung von Opel viel intensiver werden muss. Wir haben den Eindruck, dass da noch etwas mitgeholfen werden muss, um ein Konzept zu entwickeln. Das wollen wir tun. Der Tenor bei den Spitzen von Union und SPD lautete nach der Runde im Kanzleramt, man wolle dem Unternehmen Unterstützung geben, öffentliche Hilfe werde es aber nur dann geben, wenn Opel alle Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass am Ende nicht Steuergelder verschleudert werden. An anderer Stelle, nämlich im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, konnte gestern Abend ein Durchbruch erzielt werden. Nach jahrelangem Tauziehen zwischen Bund und Ländern ist nunmehr der Weg frei für eine Reform der Kraftfahrzeugsteuer. Der erzielte Kompromiss sieht vor, dass der Bund jährlich 9 Milliarden Euro an die Länder überweist und damit 150 Millionen Euro mehr als zunächst geplant. Dies ist die Entschädigung dafür, dass die Kfz-Steuereinnahmen künftig an den Bund fließen. Der Bundesrat hatte vor 2 Wochen den Vermittlungsausschuss angerufen, weil die Länder 200 Millionen Euro mehr haben wollten. Mit der Reform wird die Kfz-Steuer vom 1. Juli an nicht mehr allein nach der Motorgröße bemessen. Sie orientiert sich dann auch am Schadstoffausstoß.